Kapitel 7 Adverbien und Partikeln Temporaladverbien Übung 2 Meine Woche Ergänzen Sie, hören Sie dann und vergleichen Sie. Heute ist Mittwoch. Ich möchte heute viel tun. Zuerst muss ich einkaufen. Dann habe ich einen Termin beim Friseur und bringe meine Nachbarin zum Arzt. Dann gehe ich zum Tanzen. Vorgestern bin ich ins Schwimmbad gegangen. Vorher war ich noch beim Zahnarzt. Gestern war ich am Nachmittag beim Sport. Morgen bin ich wahrscheinlich zu Hause. Ich muss nämlich Wäsche waschen und putzen. Übermorgen gebe ich am Abend eine Party. Vorher muss ich noch einkaufen und kochen.